Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Schaue dich nicht ängstlich um. Ich stärke dich, ich helfe dir. Fasse deine rechte Hand. Ich stärke dich, ich helfe dir. Fasse deine rechte Hand. Denk nicht an das, was früher er war. Sinne ihm nicht länger nach. Ich schaffe Neues, jetzt wächst es auf. Erkennst du es denn nicht? Ich schaffe Neues, jetzt wächst es auf. Erkennst du es denn nicht? Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich habe dich befreit. Bei deinem Namen ruf ich dich. Du bist mein. Bei deinem Namen ruf ich dich, du bist mein. Wenn du durch tiefe Wasser gehst, will ich schützend bei dir sein. Selbst durch Feuer will ich mit dir gehen, damit dir nichts schaden kann. Selbst durch Feuer will ich mit dir gehen, damit dir nichts schaden kann. Weil du für mich so wertvoll bist, gebe alles ich für dich. Habe keine Angst, ich bin bei dir, ich liebe dich. Habe keine Angst, ich bin bei dir, ich liebe dich.